Und auch von den Kamelen zwei und von den Rindern zwei. Sag, sind es die beiden Männchen, die er verboten hat, oder die beiden Weibchen, oder was der Mutterleib der beiden Weibchen umschließt? Oder wart ihr Zeugen, als Allah euch dies anbefahl? Wer ist denn ungerechter, als wer gegen Allah eine Lüge ersinnt, um die Menschen ohne Wissen in die Irre zu führen? Gewiss, Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht.